denen das Lufthansa gerade versucht, den Konkurrenten Air France auszuboten. Währenddessen wartet ganz Italien auf das Ende der Krise bei Alitalia. Noch ist diese nicht beigelegt. Denn die Pilotengewerkschaften haben dem Vertrag mit der Investorengruppe CAI immer noch nicht zugestimmt. Just come, and I will take you.